Jo, deswegen habe ich jetzt Aufnahme gedrückt. Das kann man immer mal machen. Man weiß nie, wofür man es braucht. Ja, notfalls als Druckmittel, um irgendwen zu erpressen. Das ist gut, genau. Das alles, was sie jetzt sagen kann, vor Gericht gegen sie verwendet werden. Ja, dafür, dass ja. Du aber im Dings nicht? Im Fußball nicht Dritte bist ja sehr gut informiert, wer wo Fußball spielt, habe ich gelesen gerade. Ja, ich habe eine App, wo ich das nachlesen kann, weil das ist ja heutzutage ist das ja täglich Brot auf der Arbeit. Du musst ja ungefähr wissen, wo es lang geht, ne? Gibt ja kein anderes Thema mehr. Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich sag mal so, EM ist nicht WM. Da sind wir uns einig. Und nachdem ich jetzt gehört habe, dass die jetzt auch wie bekloppt mit Auto falscher Podcast, Autotorso. Mit dem Auto. Autotorso. Ja, das sind die freiwilligen Anhänger der Black Dahlia, genau, die machen ein Autotorso. Nein, dass die jetzt auch bei der EM im Autokorso rumfahren. Also ich finde also, boah, bei mir haut das nicht irgendwie. Boah, das war doch schon immer, also in München war das schon immer so. EM auch? Ja, ja, freilich. Und dann auch immer gerade auch, wenn gerade die Kroatien war das gestern, ne? Die sind irgendwie weiter, die haben einen riesen Buhai gemacht. Ja, die haben Spanien geschlagen. Ja, und sind damit weiter, ne? Mhm. Mhm. Entschuldigung, ein Fauxpas. Prost. Prost. Damit muss Klaus mal Wasser ansuchen. Ja, ist auch irgendwann vorbei, dieses EM-Gebabble. So. Wollte dir vorhin eine Freude machen, sagte ich, ach, nimmst du nochmal eine Folge auf, dann kann Klaus in Ruhe kochen, wenn er meine Stimme hört. Ja, ich muss mal eben hier noch was tippen. Tipp, tipp, tipp, der Indianer, trapp, trapp, trapp, der Trapper, tipp, tipp, tipp, der, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Genau. Ja, ich hatte so viel zu erzählen heute und meine Haut ist unruhig. Kennst du diesen Begriff unruhige Haut? Achso, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 20 Minuten. Klaus muss Indianer spielen, er schreibt. Ja, unruhige Haut habe ich so auch noch nicht gehört. Ne? Ich kenne Mischhaut und normale Haut, fettige Haut und lecker gebratene Haut am Hühnchen dran. Das kenne ich. Oh, Trinitus. Aua, war das laut. Das Niveau ein bisschen senken hier. Genau, hier sinkt für sie das Niveau. So, ich habe den Gerard eben kurz im Flur gesehen, aber der ist irgendwo schon wieder abgedackelt. Hat er jetzt Angst, weil hier eine Aufnahme läuft oder was? Nö, glaube ich nicht. Der soll uns doch von seinem Urlaub erzählen hier. Den müssen wir jetzt mal hier an die Bahn kriegen. Das wäre schön, genau, hier. Kommt, trab ran hier. Ja. Wo ist er? Moment, da ist er. Hat er sich versteckt irgendwo? Bei den Geocoin-Cachern? Nee, ist nicht da. Zeug. Nee. Ist ganz raus. Okay. Ich ticker ihn mal an. Ja, ping mal an. Bing, bing, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Du hast du hast einen neuen Podcast gehört? So neu ist der nicht. Das ist diese ungelogen Geschichte, oder was meinst mit dem? Ja, genau, ja, mit der Milchkuchen. Mit dem Stefan aus dem Sauerland, wo Mädchen noch wilder als Kühe sind, und mit dem, wie heißt der Onkel? Oh, das tut mir leid, jetzt weiß ich das nicht auswendig. Harti. Onkel Harti, genau. Da nicht Hatti. Genau, dass ich nicht sage Onkel Hatti. Onkel Harti, ja. Ja, die machen ja dieses Ding hier mit dem, wir erzählen uns mal Geschichten und dann kann man mitraten, ob die wahr oder falsch sind. Finde ich von der Idee her cool. Sind halt neu dabei. Sag mal, Ach, okay. Jetzt ist die dritte Folge, die sie aufnehmen, und die machen sie schon gleich live. Also da muss ich schon sagen, Respekt, Hut ab, mutig. Würde ich mich mit dem, mit unserem Face of Death nicht trauen. Aber Face of Death ist auch kein Live-Format, wirklich. Da kannst du nicht nach einem Chat schauen oder irgendwas, da kommst du in Hand. Das können wir hier machen. Das Ding, ja, kannst du live senden, den Raucher bekommen, aber Nee. Ja, das habe ich ja letztens versucht über Mixerl, aber weißt du was, ich habe das, da gibt es doch diese, ist das ein Märchen oder bin ich nur zu blöd, dass man nach einer Stunde das neu startet und dann geht's wieder los? Ja, musst einfach nur neu starten. Das ist kein Märchen. Ja, habe ich versucht, hat er mir gesagt, ich wäre für 24 Stunden gesperrt. Okay. Ja, mal so meine Erfahrung damit. Und jetzt habe ich hier gerade noch mit dem, der heißt wirklich Max Snyder, nicht MC irgendwas, sondern mit dem Max Snyder noch hier rumgetwittert. Der hat auch gesagt, er ist auch gesperrt auf Mixerl dann, wenn er eine Stunde voll hat, also scheinbar. Aber ihr macht das doch mit der Cache-Frequenz auch, oder? Mhm. Und da klappt das. Richtig. Okay. Vielleicht was Neues. Wann hast du das gemacht? Ja, die letzte Folge vom Raucherbalkon, wo wir aufgenommen haben. Da habe ich das ausprobiert. Und da haben die mir gesagt, nee, Herr Backhaus, schöne Grüße vom Mixerl-Team. Warten Sie mal noch 23 Stunden, 54 Minuten und 20 Sekunden. Okay. Muss man mal im Auge behalten. Dann muss man sich mal einen zweiten Account zulegen. Wie gut, dass ich es weiß. Dann werde ich morgen gleich meinen zweiten Account klicken. Ja gut, aber dann die Leute, die live zuhören, dann auf den zweiten Account auch noch zu routen. Das gibt natürlich auch wieder ein komisches Hin und Her, ne? Na, was heißt auf den zweiten Account routen? Also wenn du den Leuten im Live-Chat sagst, ihr hört nichts, dann sagst du dann einfach, hier, dann nimm den Account. Nimm den, genau, da geht's weiter. Okay, das geht auch. Manchmal sehr eigenartig. Also ich hatte das Problem noch nicht. Vielleicht ist das mit neuen Accounts. Den Account hast du ja relativ neu erst angeklickt, oder? Ich habe den relativ neu, ja, ich habe den bis jetzt immer nur zum Hören gehabt. Weil ich finde ja, dass über Mixerl Live-Podcast hören super, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, weil das wunderbar auf dem Telefon funktioniert, ne? Mhm. Dann kannst du da schön, haust du dir die Kopfhörer in die Ohren, Telefon in die Hosentasche, da kannst du nebenher halt noch Küche aufräumen oder Waschmaschinen oder was du halt so abends noch zu tun hast. Oder heute habe ich auch noch nebenher für die Krankenkasse, da musste ich noch die ganzen Belege zusammensuchen. Ich bin privat versichert, ich muss immer alles da hinschicken, dass ich das Geld wieder kriege. Das heißt, wenn du eine neue Hüfte kriegst, musst du erstmal die Hüfte auslegen. Ja, die muss ich erstmal vorlegen. Also erstmal müssen die einbauen, ich muss das bezahlen und dann kriege ich das Geld aber wieder. Ja. Das kannst du nicht bezahlen. Nee, ich weiß nicht, wie das bei so großen Sachen läuft. Entschuldigung. Da geht es halt um so kleine Dinge, Rezepte, Arztrechnung, Zahnarzt, was weiß ich. Aber musst du halt machen, ja. Und dann kannst du halt schön, wenn du diese Mixerl-App auf dem Handy hast, dann ist, ja, bist im WLAN, kannst du halt schön mit einem Ohr mithören und hier und da über die Chat-Funktion auch mal was in den Chat reinhauen direkt. Das mag ich recht gerne. Deswegen finde ich das Tool richtig klasse. Okay. Ja, und hab's halt für mich auch mal nur mal ausprobiert. Ich mache ja viele Sachen nur, um einfach zu wissen, wie es funktioniert. Ich werde das wahrscheinlich nie brauchen fürs Versuchslabor jetzt irgendwo, dass ich da live was sende, aber ich will wissen, wie es geht. Und die Raucherbalkon-Sendung hast du 90 Minuten, eine Stunde gestreamt und dann wolltest du neu starten, dann ging es nicht mehr. Ja, dann ging es leider nicht mehr. Da war nach einer Stunde dann Sense, da habe ich dann im Chat noch geschrieben, ja, dann müsst ihr ab jetzt leider den Rest dann in der Konserve nachhören. Tut mir leid, ich kriege nicht an den Start an der Stelle. Okay. Ja, also ist ja jetzt auch nicht wild, dafür kostet ja nichts. Aber ich glaube, das ist gar nicht so teuer. Also diese 3 Stunden pro Tag kosten auch nicht die Welt. Also wenn man da ein richtiges Projekt mitmachen will, glaube ich, das kann man sich notfalls auch noch antun. Das ist jetzt auch nicht so, finde ich jetzt nicht so viel Geld. Okay. Und ansonsten, EM läuft? Boah, ich gucke es halt nur mal so nebenbei, ne? Ja, wie schaut es aus bei dir auf dem Raucherbalkon? Kick-Tipp, Dingensbums, wo bist du? Welcher Vergiss Platz? Es, vorletzter. Echt? Aber du hast ja den Karl zum Glück noch, ne? Der ist ja bestimmt letzter, oder? Der hat doch keine Ahnung von Fußball. Der hat ja auch immer ganz oft vergessen zu tippen. Also ich habe ehrlich gesagt wirklich ein Spiel vergessen zu tippen. Das ist mir echt doof passiert, aber ich greife so daneben. Aber man muss natürlich auch so sagen, also da sind Ergebnisse zustande gekommen, das kann ich nicht nachvollziehen. Also dass gestern Kroatien Spanien zum Beispiel schlägt, das habe ich nie. Ich habe getippt, dass Spanien gewinnt. Ja, hätte ich auch getippt. Und dass Ungarn gegen Portugal 3-3 spielt vorhin, hallo? Ja, aber das war mal ein richtig schönes Spiel, muss ich sagen. Das war richtig schön. Da ist mal was vorwärts gegangen. Also gestern waren ja hier die Löw-Elf wieder dran. Das war ja langweilig irgendwie. Da ist überhaupt nichts so richtig aus meiner Sicht passiert. Ich habe doch keine Ahnung von, wenn ich diese bekloppte Statistik immer höre. Was haben sie gesagt heute Morgen? 28 Torschüsse aufs gegnerische Tor. Sowas gab es bei noch nie bei einer EM. Das interessiert mich nicht. Wenn man nicht trifft, Genau, das interessiert mich nicht, diese Statistik. Wofür? Das ist mir sowas von egal, ob die da 28 Mal draufballern und davon eingetroffen haben. Ist doof. Wenn sie 28 Mal getroffen hätten, dann hätte man ein Handballergebnis gehabt. 28-0, zur Halbzeit zumindest. Ja, das weiß ich gar nicht. Das könnte man mal googeln. Das Fußballspiel mit der höchsten, mit dem höchsten Ergebnis. Ich glaube, es gibt irgendwas 21-0. Das ist, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Brasilien gegen San Marino oder irgendwas, irgend so ein Freundschaftsspiel war das mal. Die haben die quasi echt beerdigt da an der Stelle. Okay. Welches ist der höchste Sieg im Fußball? Ja, aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwas mit San Marino habe ich im Kopf. Das bei offiziellen Spielen auf Länderebene ist laut FIFA im Moment 31-0 von Australien gegen amerikanisch Samoa. Okay. Sauer. Das ist ja fast schon ein Handballergebnis. Ich meine, Australien ist jetzt auch nicht so der Fußballstaat, der gut, ich meine, die können schon spielen, aber, und wo ist amerikanisch Samoa? Samoa ist doch Afrika, oder? Samoa ist Afrika, würde ich sagen, ja. Okay. Ja. Oh mein, irgendwo, wo warm ist, nehme ich mal an. Ja, super. Also, gut, Fußball ist jetzt nicht so unsere Kernkompetenz hier an der Stelle. Hier, guck mal hier. Im Jahre 2002 fand ein Spiel der ersten Liga von Madagaskar statt zwischen AS Adema gegen Olympique Eumenirre und endete 149-0. Wie viel? 41? 149-0. Ja. Bei 90 Minuten Spielzeit. Das ist sauer. Das ist ja zweimal Basketball-Ergebnis. Alter. Ja, weiß man natürlich nicht. Ah, da gibt's eine Quelle zu. Spiegel.de. Ach, Rekordniederlage. 149 Eigentore aus Protest. Ah. Die haben Eigentore geschossen. Gut, das ist auch mal eine Möglichkeit. Also Abstoß und dann direkt ins Tor und der Torwart hat sich neben das Tor gestellt. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Irgendwie. Okay. Oh, kann man ja machen. Jetzt sehe ich gerade diese spanischen Trikots. Das sieht ja aus, als wenn da einer drauf das sieht im ersten Moment aus, als wenn sich da einer drauf übergeben hat. Ach so, ja, ich dachte, die hätten ein bisschen sehr exzessiv Paella gegessen oder so. Das sieht ein bisschen strange aus, ne? Ja. Also, das ist bestimmt irgendein Top-Designer, der das Ding gemacht hat. Wahrscheinlich treten wir hier gerade ins nächste Fettnäpfchen. Also wahrscheinlich Gucci oder Spanien trägt Gucci. Versace oder keine Ahnung. Ist Armani? Sind alles Italiener, oder? Weiß ich nicht. Versace hört sich so französisch an. Also Mode fällt auch gerade raus. Aber über Mode haben wir uns noch nie unterhalten. Doch, mal ganz kurz. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich nur schwarze T-Shirts und schwarze Hosen im Schrank habe. Ah, okay. Ja, in irgendeiner Raucherbalkon-Folge. Aber ich weiß nicht, ob wir aufgenommen haben oder ob das so nur mal beim Labern war. Aber hast du keinen Designer für den Start genommen? Nee, und ich habe noch drei weiße Hemden für, wenn wir mit den Soulmen die große Garderobe anziehen. Dann brauche ich ein weißes Hemd und dort wart. Da muss ich halt nicht lang in der Früh überlegen. Da greife ich rein und weiß, ja, Farbe schwarz passt. Alter, unsere Nachbarin war heute da. Ihr Mann wird jetzt demnächst 60. Okay. Die schenkt den ein Motorrad. Wolltest du denn loswerden? Nee. das ist ein 125er. Okay, finde ich cool. Wird er sich wohl wünschen wahrscheinlich, dann nehme ich an. Das weiß der nicht. Wenn der das Ding sieht, dann fällt der in Ohnmacht. Wie heißt das Ding? Liberta? Heißen die so? Ja, so heißen die. Oh, da bin ich auch außen vor. Ich kenne Herkules-Mofa aus dem Quelle-Katalog von früher. Ne, musst du mal googeln. Liberta Motorrad. Das ist so ein Easy-Rider-Ding von früher. Da kriegt er auch so einen passenden Helm zu und so eine Brille dazu. Liberta Motorcycles habe ich. Cool. Oh, das schaut aber nicht preiswert aus, sag mal. Das ist eine 125er. Das ist eine 125er. Das Ding darf ich fahren mit einem normalen Autoführerschein. Neue deutsche Motorradfirma aus Hamburg. Die ist pleite. Liberta Motorcycle steht hier. Ja, sie hat eine gebrauchte gekauft. Das ist sauber. Schick, ne? Das ist auf jeden Fall besser wie ein Waffeleisen. Ja. Das Coole ist, er kriegt von uns auch noch 5 Fahrstunden geschenkt. Er darf das ja fahren. Ach so. Ja, aber er ist noch nie gefahren. Muss er üben. Gibt es doch bestimmt vom ADAC so ein Sicherheitstraining oder irgendwas? Nein, ein sehr guter Freund von uns hat eine Fahrschule. Oh, okay, da passt ja eh. Die kennen sich auch, das haben wir schon alles das eingetütet. Ja. Ach ja, ist das schön. Ja, Mode. Hab den Tag auch mir 3 schwarze T-Shirts gekauft. Ja, aber du trägst auf der Arbeit eh schwarz, oder? Richtig. Ja, das ist ja naheliegend. Ja, das war mir jetzt einfach immer zu warm und da ich gesagt, oh, muss ich mal was zum Wechseln haben und so. Das war auch gestern strange. Ich war gestern bei der Pott-WG beim Arzt. Weißt du, bei der Pott-WG beim Arzt? Das stimmt. Hier, kleine Anmerkung. Die Pott-WG hat kein Erste-Hilfe-Zimmer. Fällt mich gerade auf. Nicht Pott-WG. Nee. Oh, ich bin schon völlig verblödet. Du warst ja hier bei der Berufsgenossenschaft. Genau. Oh, genau. Wie komme ich denn auf Pott-WG? Tauglichkeitsuntersuchung. Genau, Tauchuntersuchung. Da musste ich dann hinterher auch erstmal einen Parkplatz suchen, wo ich mich umziehe. Ja. Aber die anderen Handwerker, die da hinkamen, die sind alle in Arbeitsklamotten gekommen. Mach ich nächstes Mal auch. Ja klar, warum denn nicht? Da bisschen ins Becherchen strullen und so und Blut abnehmen kannst du doch auch in der Kluft, oder nicht? Na klar. Und der Dings, der Maurer, der kam mit einem ganzen Betonmischer an. Genau. mit dem Bagger vorgefahren und gleich mal die Einfahrten ein bisschen platt gemacht vorneweg. Hilfe. Ja. So, was gibt's Neues auf Twitter? Gar nichts, also ich habe irgendwie... Irgendwie geht nichts vorwärts, es ist nur noch EM, oder? Das hält sich in Grenzen. Also ich habe es ja mal im Podcast, ich will jetzt nicht so viel spoilern, ich soll ja auch noch mein Dingsi-Bumsi hören, mein Person hören. Ich habe ja dieses Fitnessarmband, deswegen konzentriere ich mich auch immer darüber. Da kriege ich dann auch mal ständig Nachrichten aufs Handy über die App. Aber bei Twitter, also wenn ich da reingucke, ich habe vorhin mal mir einen Spaß gemacht. Ich bin auf unseren Twitter-Account von Face of Death gegangen und habe einfach mal geguckt, wer folgt uns da so alles. Okay. Weil ich die alle nicht kenne. So, pass auf. Verfolger. So, warte. AM Podcast Network. Fast 14.000 Follower und er folgt 5.000. Das muss irgendeine amerikanische AM Podcast, das muss irgendeine amerikanische Podcast-Suchseite sein. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, wir haben keinen deutschen Titel, deswegen sind die uns irgendwie auf die Schliche gekommen. Vermute ich mal. Ja, das ist möglich, ne? Dass die da über die, weil englischer Titel Face of Death, dass die sagen, oh, da folge ich mal. Ich habe aber auch beim Versuchslabor einige, das sind irgendwelche Bots, ich weiß das auch nicht. Wenn du irgendwo Podcast eingibst, dass die da irgendwie direkt, ich weiß es nicht. Musst mal setz mal ein Hashtag Prost oder ein Hashtag Kaffee. Ja, mach mal. Super, ja, ich weiß, ja. Oder Wiener Schnitzel. Geht auch. Kommt der Schnitzelbot oder Pizza gibt's auch ein, ja. Ich hab das eine Zeit lang mal versucht und hab dann immer, wenn ich versucht habe, irgendwelche neuen Podcasts ins Rennen zu bringen, dass ich halt als Hashtag irgendwas mitgebe, wo ich weiß, dass so ein blöder Bot anspringt. Aber scheinbar sind die mittlerweile so schlau, das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht mehr. Also, geht nicht mehr. Oh, schade. Okay. Nee, aber sonst ist bei Twitter auch nicht viel los. Also der Dings, der twittert jetzt viel. Wie heißt er? Heißt der Alex hier? Lost in Podcasts? Das ist ja nur ein Blog, ne? Ja, der hat jetzt ein bisschen Feuer gefangen, ne? Aber das kann uns ja nur recht sein. Passt ja. Boah, ich halt nur gesehen, dass er eine Menge immer raushaut bei Twitter. Aber das ist ein reiner Blog, ne? Das ist ein reiner Blog. Ja, zum Nachlesen. Was? Wenn du auf Podcast reinklickst, dann steht da, den macht sogar meine Oma. Was? Den macht sogar meine Oma? Ist ein Fußball-Podcast, aber den kennst du doch. Ach so. Ach so, jetzt raff ich dich. Ich habe auf Podcast. Nee, sagt mir nichts. Ach da, jetzt steht's ja, worum geht's im Fußball? Ach, der erzählt wirklich hier irgendwie jeden Podcast auf. Ach, das ist ja schön. Ja, hier, den macht sogar meine Oma, ist irgendwie mit einem von den beiden von der Wochennotiz, wo die so die Bundesliga kommentieren dann auch. bin jetzt kein großer Fußballfan, aber kann man sich natürlich gut anhören, weil die Stimmen sind schön und ist natürlich technisch und auch so vom Aufbau her toll gemacht einfach. Aber man muss halt sich fürs Thema auch interessieren. Mhm. Okay. Ja, gut, den Face of Death da mit drin. Ich habe da übrigens mal für die nächste Folge, ich habe da mal den Titel geändert. Der hört sich schöner an. Ach so, jetzt intern bei uns. Ja, ja. Auch so hau man raus. Ist doch besser, als wenn wir da einfach nur einen Namen raushauen. Der hat doch einen schönen Begleittext. Gibt ja auch so schöne Begleitsachen. Ja, ja. Ah, das muss ich auch noch. Das müssen wir eh noch schauen. Das wird ja diesmal hinten durch den Rücken, durchs Auge ins Ziel. Die ganze Geschichte. Spoiler-Alarm. Nee, das ist kein Spoiler, das ist ein Cliffhanger, ne? Wenn man nichts verrät, sondern neugierig macht, nennt sich ja jetzt Cliffhanger mittlerweile, ne? Mhm. Ich dachte immer, das wären die armen Socken, die an irgendeinem Felsvorsprung hängen, so, und kurz davor sind abzustürzen und dann war es das für den Tag. Oh, ich habe gerade gefunden, einen aufblasbaren Familienpool. Das wäre was für uns, Klaus. Da kannst du dich reinsetzen. Pass auf, du kriegst jetzt einen Link. Du kriegst jetzt einen Link hier, das ist super. Da kannst du dich reinsetzen, Wasser reinmachen und dann kannst du da schön bei Bier trinken, weil du kannst dich da einfach schön drauflätzen. Da musst du ein aufblasbarer Familienpool. Ah, mit Sitzen für 4 Leute. Hat das Ding auch Getränkehalter oder was? Ja, da. Schaut so aus, ne? Ja, ja, genau. Ah. Aber nur für Wasserflaschen. Das können wir nicht kaufen. Ach, da finden wir schon einen Weg. den Carsten Augustiner kannst du in die Mitte stellen. Ist ja Platz hier noch, offensichtlich. Ich war vorhin bei meinem Getränkehändler, sag mal, von diesem anderen, von dem Tegernsee. Das ist ein Exportbier. Tegernsee gibt's Export und bei uns gibt's ein Tegernsee Helles. Das ist dann die bessere Wahl. Ich wollte gerade sagen, dann haben die nur Export, weil ich hab nämlich schon mal Helles gehabt. Das schmeckt ja. So, siehst du irgendwo, der ist gar nicht teuer hier, dieser Familienpool. Ne? 40 Euro? 39,99. Kannst mit PayPal bezahlen. Gib mir mal deinen PayPal-Account eben. Ach so, nee, schön. Raucherbalkon@gmail. Ja, genau. Ah, genau, oh, genau, das ist hier. Wir wollen auch Geld hier für den Raucherbalkon. Wir möchten gern so einen Pool anschaffen. Quatsch. Sofort Überweisung. Visa, Mastercard, 39,99. Bei uns live absingen. Das ist gut. Was? Live absingen? Boah. Die Musikerwährung. Live absingen. 10 bis 15 Werktage. Der ist schick. Da steht ja Bodenablassventil, 4 integrierte Sitzkissen plus Rückenlehne, zwei Getränkehalter. Ihr Leute, wo ist der Fehler? 4 Sitzkissen und 2 Getränkehalter. Das ist doch ein Fehler. Nee, das passt schon. Hä? Wir dürfen nur 2 immer trinken oder was? Ja, die anderen müssen ja die Getränke ranschaffen. Ne? Das ist für 2 Chefs und 2 Praktikanten ausgelegt, das Ding. Alter, hier, was für ein Scheiß es noch so alles gibt. 106-teiliges Wasserbomb-Wurfset. Also, da kannst du Wasserbomben aufpusten. Ja. Also du hast 104 Wasserbomben und 2 diese... Das sieht aus wie so ein verlängerter Arm. Da kommt die Wasserbombe rein und dann schleuderst du dich in die Gegend. Ich bin gerade etwas abgelenkt, weil hier unsere Empfehlung für Sie ist ein Badeanzug mit tiefem V-Ausschnitt für 19,99. Ja, bestell dir doch. Der ist aber bestimmt nicht für mich, oder? Da unten rechts, ne? Die junge Dame, ne? Die junge, ja. Jetzt überleg, wenn ich den anziehe, ist das, glaube ich, nicht so, der Brüller. Was ist das da unter? Baywatch Abdeckplane, nee. Best Way. Ich habe den Baywatch Abdeckplane. Für Quick Up. Was ist denn Quick Up? Alter, hier ist alles. Ja, Quick Up. Das hat wahrscheinlich mit dem V-Ausschnitt von der jungen Dame zu tun, das Quick Up. Aber ich weiß, ich bin mir jetzt auch unsicher an der Stelle. Ja, da. Best Way Abdeckplane für Quick Up. Also wenn sich jemand fragt... Zum Produkt. Okay, das machen wir mal. Jetzt gibt es doch bestimmt eine Produktbeschreibung irgendwo bei dem Zeug, oder? Also Highlights. Soll ich mal? Highlights. Mach mal. Ladies and Gentlemen, die Highlights. Schützt vor Verunreinigung, wetterbeständig, mit Drainagelöchern, inklusive Befestigungsseilen. Ah, die Befestigungsseile, das ist dann wieder das mit dem V-Ausschnitt, oder? Ja, ja. Ja, passt doch. Also wenn jemand fragt, wo wir sind, wir sind auf der Seite lesara.de. Ja, www.lesara.de, wie man spricht. Die haben auch ein, die haben auch ein Punkt Themen-Events. Ja, ich schau mal bei Top Deals derweil. Top Deals, oder gehe ich mit? Wo ist das denn? Hä? Top Deals, Traumurlaub. Ganz links vorne, ja. Alter, die T-Shirts, die sind ja auch, ne. Brooklyn, New York. Naja. Irgend so ein Apple Watch Verschnitt haben sie auch. LED Armbanduhr. Ja, aber scroll mal runter. Da unten, da gibt's eine 3D-LED-Lampe im Känguru-Look. Da kannst du einen Känguru an die Wand projizieren. Oh, ja. Das ist groß, das ist großartig. Jetzt ansehen. Produkt ist verfügbar, okay? Gibt's verschiedene Farben. Känguru, LED-3D-Lampe. Highlights. Lustiges Design. Effektvoller Hingucker. Coole Farbwechsel. Die LED-3D-Lampe ist alles außergewöhnlich. Dank der effektvollen optischen Täuschung kommt das witzige Känguru-Motiv besonders toll zur Geltung und sorgt für staunende Blicke bei Groß und Klein. Das tut der V-Ausschnitt auch, ihr Lieben. Auf die Seite, wenn du zurückgehst, dann kommst du auf die Seite, gibt es noch weiter unten, gibt es da noch einen Elch statt dem Känguru. Alter. Was für ein Scheiß es gibt. Ein Elch, ja, und so ein, hier gibt es noch so ein Atommodell, gibt es auch noch und irgendwelche Röhren. Alter, was ist denn das? Was gibt's? Ein fluoreszierender Örkaff. Das ist so ein Armreifen fürs Ohr, der im Dunkeln leuchtet. Siehst du, oh, ja, ganz unten? Ja, ja, mit so einer Katze dran oder irgendwas, ne? Alter, was? 4,99. Warte, ich klick mich auf die Highlights. Aha. Und jetzt kommt das Highlight, leuchtet im Dunkeln. Fluoreszierendes Örkaff. Ir heißt es ja, Örkaff. Das ist doch so eine Seite für Leute, die schon alles haben, oder? Ja, das ist cool. Das ja. ist so für Menschen, die nicht überlegen müssen, was sie noch zum Essen einkaufen von den letzten 50 Euro, so ja, am 27. Klaus, des Monats. Ja. Klaus, jetzt du hier als Papa Koch sein. Wir klicken jetzt mal auf Zuhause und da gibt es den Punkt Küchenutensilien. Da gibt es doch bestimmt irgendwas, was wir brauchen. Also wir gucken mal. Küchenutensilien. Was haben wir denn so, da? Zu Hause habe ich Wohndekoration, Küche. Schlafzimmer, Badezimmer, Hause, Küche. Ja. Mal Pfannentöpfe. Küche. Nur Pfannen und Töpfe. Was gibt's denn da Schönes? Unsere Empfehlung. Infusionsflasche mit Klappverschluss. Okay. Eine Gebäckpresse mit 20 Aufsätzen. Das ist schön. Oder hier. Da kannst du das Känguru in den Elch rauspressen. Ja, oder hier. Schneidebrett im Tablet-Look für 4,99. Ne? Wegen dem Witz, ne, mit dem Tablet, da gibt's auch mit dem Opa das Ding, ob er damit klarkommt. Ja, genau. Ja, okay. Messerset für 8-teilig für 29,99, kannst du in die Tonne treten? Kann nicht funktionieren? Nee. Gläser im Totenkopf-Design? Wüsste ich jetzt nicht, hätte ich keinen Verwendungszweck für, so richtig. Ich trinke aus der Flasche. Okay, jetzt schauen wir mal weiter. Dann noch irgendwas, oh, Salz- und Pfefferstreuer im Glühbirnen-Look. Na gut. Ja, also ich würde sagen, das ist echt so die Abteilung, wenn du jemanden hast, der wirklich schon alles hat und brauchst noch ein Geschenk, dann schaust hier. Da gibt es dann ein Teesieb, was ausschaut wie ein Tiefseetaucher, habe ich hier noch gefunden. Cool. Thermoskannen. Ja. Du Scheiße, ey. Das ist der Wahnsinn, ne? Ja. Selbst umrührender Trinkbecher für 9,99. Oh, komm hier. Ja. Komm, wir können jetzt richtig auf die Kacke hauen. Der Metacast ist da. Rechts oder links drehend? Ich sag, so. der Metacast ist da, ja. Oh, ich habe jetzt bei so. Du hast deine Wunschliste schon voll, ne? In dieser komischen Liste hier. Sachen, die Welt nicht braucht. Ja, sag ich, hallo, wer ist eigentlich der Kocherreiter? Kann der sprechen auch? Der kann sprechen. Das ist nämlich einerjeniger welcher, der sich deinen Sennheiser gekauft hat. Und ich denke, jemand davon aus, er probiert es gerade aus. Ach so, okay, man sieht nicht. Ja, und wir sehr, sehr gerne begrüßen wir natürlich den Martin auch auf dem Balkon. Immer wieder, hi. Mäh. Mäh. Moin. Moin. Wir haben gerade eine ganz lustige Seite gefunden, lesara.de. Da kannst du Sachen kaufen, die kein Mensch braucht. Immer gern. Ja, wir haben eigentlich nur einen Swimmingpool gefunden, den wir haben wollten. Aber mittlerweile haben wir eine LED-Känguru-Lampe gefunden. Oh, das ist eine Känguru-Lampe. Sehr schön. Gibt's aber auch als Elch. Ja. Wow. Es verwirrt Delphin. Ein wenig. Ich habe das ja eben nur durch Zufall gesehen auf Twitter. Ich war ja ein bisschen wenig online heute Abend. Hast du Fußball geguckt? Nee, Eis gegessen und einfach mal Seele baumeln lassen. Und zack, sitzt er wieder am Abarillo und redet. Ja, ganz ehrlich, bei dem Wetter kannst du auch nur Eis essen. Das ist, Alter, bei uns sind es glaube ich noch 25 Grad draußen. Wie spät haben wir es? 22 geteilt durch 0,5. Alter Falter. Ja, morgen wird noch schlimmer. Morgen haben wir Sendung. Ja, ich auch. Läuft euch die Soße am Hintern runter? Ich nicht. Ich habe keine Sendung. Du sei froh. Aber ich weiß, wo ich um 21 Uhr bin. Aha. Ja, morgen ist ja auch noch Gartenparty. Wie Gartenparty? Macht ihr live draußen, oder? Nee. Ach so. Ach, Gartenparty. Jetzt, ja. Ach, der hat ein bisschen gedauert. Entschuldigung. Ja. Ja, schauen wir mal, was das wird. Am Freitag gibt es wieder Unwetter. Ja, ganz sicher. Ich wollte heute ja so einen Stecker kaufen, so von wegen Blitzschlag und so. Hier so einen Schutzschalterstecker. So ein Podcast-Blitzschutzschalter. Ja, genau. Ich gedacht, ist ja bestimmt sinnvoll, weil wir wollen nicht wegen Gewitter irgendwie die Sendung unterbrechen. Aber das war nur Schrott, was die da hatten. Und dann hat mir ein Arbeitskollege heute noch gesagt, dass das überhaupt nichts bringt, weil wenn du so einen Volltreffer hast, dann ist das alles und so kaputt und geht auch durch. Wisst ihr da was? Nee, also wenn ich sowas kaufe, also ich bin ja auch so ein Schisser. Also ich habe ja so unwahrscheinlich Angst vor Feuer. Und ich habe auch schon gesagt, ich sah überall das Kind pömpelt irgendwie 83 Mobilfunkdinger da dran und dann noch irgendein Fernseher und weiß der Geier was. Ich wollte mir auch so ein Überspannungsding-Gedönse kaufen und die haben ja eine eigene Sicherung, glaube ich, drin. Ne? Also jetzt nicht so ein FI-Schalter, eine Sicherung. Und wenn ich das kaufe, ich gehe davon aus, dass das funktioniert. Also ich wüsste nicht, dass es nicht funktioniert, weil das wäre dann ja kontraproduktiv. Dann brauche ich mich nicht kaufen. Also quasi das Gleiche, was du gerade erzählst. Also ich wollte halt so einen Fünffachstecker kaufen, wo so eine eingebaute Sicherung drin ist. Aber ja, also der Kollege meinte nur, wenn du so einen richtigen Volltreffer hast, dann geht das so schnell geht die Sicherung auch nicht raus, dann ist eh alles kaputt. Ich hatte ja mal einen Blitzschlag, aber das ging in die Telefonleitung durch die Fritzbox in die Rechner rein. Das war auch scheiße. Das war auch nicht so gut. Da war dann auch erstmal alles kaputt. Also ich bin da ganz ehrlich, wenn Gewitter ist und ich bin daheim, ich ziehe alle Stecker von den wichtigen Dingern einfach komplett raus. Da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich auch ein bisschen, weil. Ja klar, ist alles ersetzbar und bla bla bla und hast du nicht gesehen. Aber es ist halt einfach ärgerlich, wenn du so ein Running System hast und auch so eine Fritzbox dann alles wieder neu einrichten, dann hast du irgendwelche Ports freigeschaltet für dein Tornetzwerk und Gedön, dann musst du das alles wieder einrichten. Nö. Wenn Gewitter Was hast du denn für ein schlimmes Netzwerk da am Start? Ja, ich bin ja Nerd, ich probiere immer mal Sachen aus. Nee, bei mir ganz klar, alles was richtig Geld kostet, wird rausgezogen. Wo du gerade sagst, Fritzbox neu eingeben und bla bla bla. Wir haben jetzt von der Telekom ein Schreiben bekommen. Ich habe das gerade vor mir, das passt nämlich gerade. Am 29.06.2016 führen wir die Arbeiten bis 18 Uhr aus. Dafür müssen Sie nicht zu Hause sein. Und zwar automatische Umschaltung unserer Netze. Sie brauchen nicht vor Ort sein. Und unter anderem steht da als letzter Satz drinne: Unser Netz erkennt ab sofort dann ihren Anschluss künftig automatisch. Die Eingabe der Zugangsdaten im Router gehört damit der Vergangenheit an. Das finde ich richtig geil. Aber dann kannst du mal sehen, ne? Die wollen dir die Daten einfach nicht geben, deswegen. Das ist bei den Kabelkunden, die Kabel-Internet haben auch. Du hast keine Zugangsdaten, du steckst deinen Kabelrouter in die Kabelbox rein und dann geht das Ding. Ja, naja, also bei mir, ich habe ja Kabel hier, Kabel Deutschland. Und bei mir kam ein Techniker mit so einem Modem an und hat das dann angeschlossen und konfiguriert. Und dann lief das. Also hier muss tatsächlich einer kommen und das irgendwie so einmessen und irgendwelche, ja, weiß ich auch nicht, Kennungen wohl noch eingeben oder so. Glaube ich, also. Ja, das ist beim ersten Mal so. Aber wenn der Router kaputt ist, bei meinem Vater war das so, die haben ihm nur einen neuen Router geschickt, angestöpselt, ging wieder. Und das, ist halt, cool. Das ist halt ähnlich. Aber ich hatte das auch mal, also ist ja so der Klassiker, die Zugangsdaten verlegen. Das ist ja, weiß ja kein Mensch. Aber Fritzbox ist ja super cool. Du kannst ja bei der Fritzbox, kannst du dir ja da eine Konfiguration, kannst du dir ja auf dem Rechner speichern und kannst es bei der nächsten Fritzbox einfach nur wieder draufholen, dann ist die Fritzbox genauso wie die alte. Ja, das stimmt. Das wusste ich aber auch nicht, aber das ist halt super. Aber ich habe hier keine Fritzbox, ich habe hier noch so ein Cisco-Teil stehen. Aha. Und da geht dann hier irgendwie die Time Capsule ran und die macht hier das Netz. Okay. Ja, total für Apple. Ja, ich habe auch, hab auch eine Time Capsule, aber mit meiner Time Capsule geht nicht ins Netz, also da habe ich keine Zugangsdaten eingegeben. Da mache ich meine Time Machine Sachen, beziehungsweise stellt die Time Capsule, die stellt noch ein eigenes WLAN her. Das stimmt, das macht sie auch, ja. Ja, also die macht bei mir das LAN und das WLAN und geht einfach nur direkt in, an dieses Cisco-Ding von Kabel Deutschland. So, was geht hier ab? Was macht ihr? Gar nichts. Wir haben einfach mal Aufnahme gemacht. Das machen wir immer so. Also von daher, ja, wir haben, also ich bin jetzt voll, ich habe alles eingerichtet, was Studio Link betrifft und Ultraschall und Reaper. Das Einzige, was bei mir nicht funktioniert, ist auf dem Mac, das Soundboard ist nicht installiert. Ich verstehe nicht, wie kann das sein? Du hast mir letzte Woche noch geraten, einfach zu switchen und nun geht das Soundboard nicht. Ich habe das Soundboard nie benötigt. Aber ich bin halt so ein Mensch, wenn es da ist, will ich es ausprobieren. Dann wollte ich es ausprobieren und habe gesehen, geht nicht. Dann habe ich an Sendegate einen Post gemacht und dann musste ich Screenshots machen und dann sagte man mir, das ist ja gar nicht installiert, was ist denn da los? Ich sage, ja gut, ich meine, man kann ja nicht viel falsch machen. Ultraschall 2.2 installieren und fertig. Und das wird ja alles automatisch gemacht, aber es ist nicht da. Hast du denn nochmal alles weggeschmissen und nochmal neu? Ich habe es komplett gelöscht und dann nochmal neu installiert. Und aufgrund dessen kam ja gleich einen Tag später noch eine neue Installationsdatei, eine 2.2.1 raus, auch die nicht. Und man kann ja auch bei Ultraschall und der Podcast unter About gehen. Selbst wenn ich dahin klicke, da siehst du bei mir gar nichts. Da geht kein Fenster auf. Das geht bei mir nicht. Ich kann meine Routing-Matrix zusammen machen. Ich kann mit drei oder vier anderen Leuten telefonieren, kann aufnehmen, alles. Aber das Soundboard geht nicht. Na, also dann steige ich noch nicht um. Dann warte ich mal noch ab. Das brauche ich auf jeden Fall. Ich kann die Schafe ja gar nicht mehr aus dem Stall lassen. Das geht nicht. Du hast doch einen Mac, oder? Ja. Aber du spielst deine Sounds anders ab. Nee, ich benutze das Soundboard, aber ich bin ja noch auf 2.1. Ah. Und da geht alles. Da geht weißt alles. Weißt du? Weil unsere Musik, die spiele ich ja auch immer live ein. Ich ziehe die dann immer so ein bisschen leise runter. Das mache ich hier alles von Hand. Mit der Maus denn so. Und am Ende mache ich sie dann auch wieder lauter. Und alle kleinen Spielereien, die wir manchmal so machen, die kommen vom Soundboard. Jo. Ja, da wollte ich mal fragen, Martin, wird's denn das Schaf als Klingelton geben dann auf der Metacast-Seite? Ja, es ist fast soweit, ne? Ja. Irgendwie, es ist fast soweit. Also irgendwie, ich habe auch schon gedacht, ich müsste eigentlich nochmal so einen kleinen Song machen, weißt du? Ja, also einen kleinen Jingle, irgendwas ja, Nettes ja. Mit ein bisschen Beat hinten drin. Ja, genau. Klar. Also wir wohnen hier dicht am Deich und ich eigentlich noch am dichtesten von den Jungs hier. Also von daher, das würde schon ganz schön passen. Wir könnten uns auch eigentlich so einen alten Witterkopf nochmal. Da rufe ich mich selber an. Was Blödes sagt. Ja, man braucht ja Markenzeichen. Ne? Ja. Ich glaube, jemand, der auch sich bestimmt für diesen Klingelsound interessieren würde, ist der Gérard. Den sehe ich nämlich gerade, der ist aus dem Urlaub zurück. Hallo Gérard. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Oh, die Stimme kenne ich. Ja, lang nicht mehr gehört. Ja, kannst jetzt erstmal Sprechkurs nehmen für morgen, weil wir sind morgen das Vorprogramm für den Metacast. Für Klaus zumindest. Wir sind die Vorband. Wieso, was macht ihr denn? Was macht ihr denn überhaupt morgen? Wir haben einen Geocaching-Podcast. Okay, alles klar. Und Klaus macht da mit? Nein, nö, aber Klaus ist kein Geocacher, aber Klaus hört halt gerne Stimmen. Der hat, ja. Also, der braucht auch keinen Arzt. Also, der braucht keinen. Ich höre Stimmen, der braucht keinen Arzt. Nein, das ist Podcast. Klaus hört gerne Stimmen. Ich hab das jetzt schon ein paar Mal versucht zu erklären. Ich habe keinen Fernseher daheim, ne? Und das, bei mir ist das so, bei mir laufen Podcasts so, wie bei anderen das Fernsehen läuft, wenn ich in der Küche bin oder so. Und wenn es live ist, noch besser, dann mache ich mir den an und höre dazu in Ruhe, während ich irgendwie, was weiß ich, Kartoffelschäle in den Kühlschrank mal ausmiste oder was weiß ich mache. Oder den Geschirrspüler ausräumst und ja, zum Dubstep abrockst, ne? Genau, das habe ich auch schon gemacht. Ja, zum Glück war der ein oder andere Teller aus Plastik. Wenn ich da in Ekstase gerate beim Tanzen in der Küche, ne? Da ist schon gut. So, an dieser Stelle habe ich das vorhin erwähnte Soundboard dann gleich mal genutzt, um diesen kleinen Trenner da reinzuspielen, den ihr gerade gehört habt. Ja, was ist passiert? Also das Gespräch ging eigentlich noch munter weiter auf dem Raucherbalkon, aber wir haben uns dann entschieden, so, wo wir ein bisschen drüber nachgedacht haben, das war für einen Abend auf dem Raucherbalkon super, aber es war teilweise doch so privat, dass ich und auch der Hatti entschieden haben, das hat ja in der Aufnahme von dieser Podcast-Folge nichts zu suchen. Es gibt Sachen, die müssen nicht an die Öffentlichkeit. Ich weiß gar nicht, Öffentlichkeit am Wochenende ist ja, wie heißt es? The Day of the Tentacle, Tag des Podcasts. Day of the Podcast ist morgen ab 7 Uhr in der Früh geht's los, ja. Morgen oder übermorgen, also wir müssen sagen, also die Aufnahme, das, was wir jetzt hören, das haben wir einen Tag später jetzt aufgenommen. Also dann ist es morgen, das stimmt. Ja, es ist ganz genau gesagt, ist es jetzt dann am Samstag, dem 25.06.2016, Day of the Podcast. Über den reden wir gerade, da geht's ab 7 Uhr los. Und dann 24 Stunden ist, glaube ich, die gesetzte Marke, soll gepodcastet werden mit verschiedenen Gästen und ja, verschiedenen Formaten. Also ich glaube, das kann ganz spannend werden. Läuft das 24 Stunden? Das ist die Timeline, die zumindest veröffentlicht ist. Ja, hier und da sind noch Lücken. Also so gerade ab 3 Uhr früh habe ich gesehen, da wird es ein bisschen eng. Ich wollte gerade sagen, also ich lass meinen Rechner an. Ich weiß, dass du um 3 Uhr früh ganz gerne den Face of Death Podcast so ein bisschen bequatschen willst, glaube ich, ne? Ja, weiß ich noch nicht, ob also wenn ich dann gebraucht werde, ich werde zumindest Einsatz- und Redebereich, das erzähl mal einfach, was passiert. Keine Ahnung. Gewehr bei Fuß. So. Gewehr bei Fuß oder so, ja. Ansonsten, ja, würde ich sagen, können wir die Möglichkeit hier mal nutzen, dass wir jetzt noch so einen kleinen Aftershow-Mini-Schnipsel aufnehmen hinten drauf, um auch mal Danke zu sagen. Ich sehe, dass der Raucherbalkon doch hier und da gehört wird und hier und da auch lobend erwähnt. Das freut mich, das freut den Hatti und ich denke, das freut auch alle Beteiligten, die auf der einen oder anderen Aufnahme schon mit drauf waren. Genau. Ja, bevor wir die Aufnahme beenden, wollen wir die Aufnahme beenden mit unserem lieben kleinen Spielchen. Was läuft in meiner Maschine gerade so als Podcast? Das könnten wir doch noch mit reinnehmen, oder? Ja, das wären ja dann nur wir zwei jetzt gerade. Aber ja, wir mussten ja die Aufnahme unterbrechen. Ja. Und ja, ich habe hier gerade am Laufen die Cache-Frequenz. Ich bin so ein Podcaster. Ich weiß nicht, hörst du deinen eigenen Podcast auch selber? Ich höre die auf jeden Fall immer noch mal einmal durch, ja. Alleine nur, um zu wissen, ob es qualitativ passt und auch um halt kurz mal noch mal zu hören, was so alles Thema war, dass ich das beim nächsten Mal nicht wiederhole. Genau, nee, also ja, gut. Also ich höre es mir an, wenn es ein Podcatcher ist. Also ich hatte ja Aufnahme am Donnerstag mit den Gerard und dem Björn und ich höre gerade die Cache-Frequenz und davor habe ich gehört, Dick und Doof, nee, wie heißen sie denn? Horst und Günther, nee, was denn? Fest und flauschig, nee, sanft und sorgfältig, nee, ach, was weiß ich. Ja, hier, Böhmermann und Schulz. Böhmermann und Schulz heißen die immer noch, ja. So, jetzt muss ich mal schauen, jetzt habe ich gerade die Seite zugemacht, weil ich höre einen neuen Podcast im Moment, da höre ich gerade die erste Folge von. Der nennt sich Voll Normal Und zwar ist es... voll normal, ey. Voll normal, genau. Und es geht, schade, ich hätte es gern von der Homepage jetzt vorgelesen, die kriege ich so schnell aber nicht an den Start, aber das macht nichts. Voll normal befasst sich mit Menschen, die halt ein bisschen von der Norm abweichen in ihrem Lebensstil. Und da gibt es den Alex, der interviewt die, um ja, letzten Endes rauszuarbeiten und hinterher festzustellen, auch das ist voll normal, wenn man mal nicht so normal durch die Gegend läuft, wie andere das tun. Fand ich ganz nett, habe die Nullnummer gehört, habe jetzt die Folge 1 gerade, die ersten 19 Minuten, das geht so immer so um eine Stunde, Stunde 30. Ja, okay. Ist auf jeden Fall, das ist ein schöner Satz, den wollte ich immer sagen, der ist handwerklich sehr gut gemacht. Ach, die Seite mit, also Podlove Player mit dem Subscribe-Button drauf und allem Pipapo. Ja, wer da Spaß dran hat, kann mal reinhören. Ich denke, ich werde den auf den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Tja, dann sind wir mal wieder durch mit einer Raucherbalkon-Folge. Und ja, von meiner Seite, Klaus, wir sehen und hören uns. Und die lieben Hörer, auch das Gleiche für euch. Von meiner Stelle, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, servus, passt auf euch auf.